es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch. Was sie will, bekommt sie auch. Tiefe Wunden muss man graben, wenn man klares Wasser will. Ist ihm sehr egal, hat das Röslein nur im Sinn, bringt es seiner Liebsten hin. Sie will es und so ist es fein, so war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch, was sie will, bekommt sie auch. Verbunden muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser. Felsen sein und ein Schrei tut jedem kund, beide fallen in den Grund. Sie will es und so ist es fein, so war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch, was sie will.